Han dalle som digger om Hvis nu en lykke Tavl i stof mig lom Og sag mir Ist das alles Was du wollte Seine lykke Wenn du mir jetzt sagst Das ist das was Du erstrebt hast Lyg dich ruhig an Es nützt nur nichts Ich kann hinter deine Maske schauen Es gibt keine Sekunde In der du zu dir ehrlich bist Wenn du zu dir ehrlich bist Dann glaubst du dir selbst nicht mehr Lyg dich ruhig an Es nützt nur nichts